Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 305, an Goethe. Eben als ich mich den Abend hinsetzte, um ihre beiden lieben Briefe zu beantworten, stört mich der Besuch des Rudolstädter Fürsten, der wegen der Inokulation seiner Kinder hier ist, und wie ich von diesem befreit bin, erhalte ich eine humboldtische Visite. Es ist nachts um 10 Uhr, und ich kann Ihnen bloß einen freundlichen Gruß schicken. Sonntagabends ein mehreres. Leben Sie recht wohl. Jena, den 28. April 1797. SCH